Hallo, hallo, hallo, meine lieben Freunde. Jetzt geht's endlich los mit einer Serie, über die ich schon sehr, sehr lange lernen wollte. Wir haben das bereits aufgenommen auf Englisch und Portugiesisch und jetzt auch auf Deutsch. Ein Thema, das mir total am Herzen liegt. Es ist ja auch das erste Buch der vielen Bücher, die ich geschrieben habe. Und ein Buch habe ich deswegen über Vergebung geschrieben, weil der Herr es mir klipp und klar getragen hat. Ich kann mich erinnern, es war eine Mammutaufgabe für mich damals. Ich habe begonnen, das Buch zu schreiben vor vielen Jahren. Damals hatten wir noch nicht so fortgeschrittene Technologie und alle diese Dinge. Und ich habe alles verloren. Ich weiß nicht, wie viele Stunden gearbeitet und durch ein Problem am Computer alles verloren. Dann habe ich nochmal begonnen und ich kam da nicht weiter. Und es war eine wirklich mühselige Arbeit für mich. Und irgendwann dann kam ich zu dem Punkt, wo ich mir gedacht habe, weißt du was, ich gebe das auf. Ich bin kein Autor. Das Schreiben, das liegt mir gar nicht. Ich lasse das los. Und dann sagte der Herr zu mir Folgendes. Er sagte, Reinhard, wenn du dieses Buch nicht schreibst, dann werde ich eben jemand anders beauftragen, das Buch zu schreiben. Diese Wahrheit, die muss hinaus an die Leute. Und dann habe ich das sehr ernst genommen, habe ich gesagt, okay, ich muss das Buch schreiben. Es heißt, die Kraft zu vergeben. Aber jetzt möchten wir mal eine Serie hier aufnehmen auf YouTube über Vergeben. Darüber wurden mir Fragen gestellt, wie vergibt man von der Bibel her, wie wichtig ist es zu vergeben, was bedeutet es zu vergeben und alle diese Fragen, die möchte ich beantworten. In meinen mehr als 4 Jahrzehnten dem Herrn dienen und mehr als 5 Jahrzehnten ein Christ zu sein, ich weiß nicht, ob ich irgendetwas in meinem langzeitigen Leben mit Jesus gesehen habe, dass mehr Verwüstung, mehr Zerstörung und ich möchte sogar sagen, dass mehr Leute aus ihrem gottgegebenen Potenzial herausgeworfen, herausgebracht hat, als genau die Unvergebung. Genau Menschen nicht vergeben zu haben, die sie verletzt haben. Und weißt du, und ich habe so viele Ehen gesehen, die zerstört wurden, eben durch Unvergebung. Und wenn man dann mit ihnen sitzt und im Gespräch sitzt und versucht, Probleme zu lösen, dann denkt man, es sind alles mögliche Probleme, die Ehe zerstört haben. Aber man kommt immer wieder hin zu dem Punkt, sie haben einander nicht wirklich vom Herzen vergeben, nicht so vergeben, wie die Bibel uns sagt, dass wir vergeben sollen. Und immer wieder zum Beispiel habe ich auch gesehen, wie der Herr, der mich immer wieder verwendet, Leuten durchzuhelfen durch Eheprobleme, wofür ich sehr dankbar bin. Wir haben das immer sehr gerne getan. Heute haben wir die Zeit einfach nicht mehr dazu. Also bitte kontaktiert mich nicht und fragt mich nicht, ob wir mit euch Eheseelsorge und Eheberatung machen können. Das können wir nicht, einfach von unserer Kapazität her nicht. Wir haben immer wieder darüber geredet, ob wir vielleicht nicht mal Eheseminare machen sollen. Aber wir können nicht persönliche Eheberatung und Eheseelsorge machen, weil einfach die Zeit nicht hier ist dafür. Weil Brazilian Kids Care so schnell am Wachsen ist, weil alles um uns herum, das, was der Herr uns aufgetragen hat zu tun, sehr, sehr schnell wächst. Und diese Prioritäten, die muss ich ihm halten. Ich muss dem Herrn gehorchen. Aber ich habe eine Not für zerstörte Beziehungen und es bricht mir immer das Herz, wenn ich sehe, wie Ehen zerbrochen sind, wie auch innerhalb der Gemeinde so viele Beziehungen zerstört sind. Und weißt du, und wenn man wirklich zum Punkt kommt, wenn man dahin kommt, wo liegt wirklich die Wurzel des Problems, dann sehe ich immer wieder, da liegt es beim Nicht-Vergeben-Haben. Zum Beispiel, ich habe einigen Ehepaaren, bin ich gebeten worden, ihnen zu helfen, wo Ehebruch im Spiel war. Weißt du, was ich gesehen habe? Ich habe gesehen, dass dort, wo wahre, und ich sage das natürlich nicht als eine Regel für alle. Und ich generalisiere hier, das ist mir auch völlig klar. Aber im Großen und Ganzen habe ich Folgendes gesehen. Im Großen und Ganzen habe ich erlebt, dass wo Menschen wirklich bereit waren zu vergeben, die biblische Art zu vergeben, da konnten Ehen wiederhergestellt werden, auch wo Ehebruch war. Wo Ehebruch war und Menschen waren nicht bereit zu vergeben, da konnte gar nichts mehr hergestellt werden. Und mir ist auch bewusst, da gibt es Leute, die leben ja im Ehebruch und die wollen gar nicht anders. Die wollen das weder noch loslassen noch sich abwenden. Davon spreche ich nicht. Das ist eine ganz andere Sache. Aber einfach, wo Menschen Ehebruch begangen haben. Und dann wird einfach die Entscheidung getroffen, okay, du hast Ehebruch begangen, du hast die Ehe gebrochen, wir sind am Ende. Und anstatt wirklich im Herz mal das Problem der Unvergebung zu lösen. Und ich möchte dir etwas sagen, mein lieber Freund. Auch wenn die Ehe dann geschieden wird, letztendlich zerbricht der Mensch nicht an der geschiedenen Ehe, sondern an Unvergebung im eigenen Herzen. Und das ist etwas, was wir erkennen und ergreifen müssen, dass das, was andere mir antun, mich nicht zerstört, sondern meine Reaktion auf das, was andere mir antun, das ist das Zerstörerische. Und wenn ich das wirklich verstanden habe und begriffen habe im Herzen, dann muss ich mal sagen, wir können es uns nicht leisten, in Unvergebung zu leben. Das ist etwas, das aus unserem Leben rausgelöscht werden muss. Und das ist eben auch, weißt du, wenn ich zurückschaue an die vielen Jahre, wo ich mit Leuten gearbeitet habe, wo ich Gemeinden geleitet habe, wo ich Leiterschaftsteams herangezogen habe und ausgebildet habe. Und in vielen Jahren, wo ich Schüler, wir haben über 500 Schüler unserer Schule des prophetischen Übernatürlichen, die abgeschlossen haben. Und wenn ich sehe, mit wie vielen Menschen ich in meinem Leben zu tun gehabt habe, im christlichen Bereich, und ich kann mich nicht, für mich persönlich, wenn ich das alles zusammenzähle, ich kann mir persönlich kann ich mir nicht vorstellen, dass etwas gibt, das mehr kaputt gemacht hat als die Unvergebung im Leben der Menschen. Ich habe gesehen, wie Menschen verrückte, absurde Entscheidungen getroffen haben, weil sie nicht bereit waren zu vergeben. Ich habe gesehen, wie Menschen finanzielle Entscheidungen getroffen haben. Die hat sie in den Ruin getrieben. Und am Ende ging es wiederum dahin, dass sie nicht wahrhaftig der Bibel gemäß vergeben haben. Und ich denke, dass die Unvergebung viel ein größeres Problem ist, als viele von uns es wahrhaben wollen. Ich erzähle euch hier mal eine Geschichte, die das wirklich so gut untermauert. Ich bin gerufen worden, um einem Ehepaar zu helfen. Ein junges Ehepaar, sie waren in ihren 20ern und sie waren, ich weiß nicht, ich denke 5 Jahre verheiratet, relativ jung. Ein tolles Ehepaar, liebe Leute, die Ehe war am Ende. Da war nichts mehr zu kitten, so schien es aus. Und als ich das erfuhr, dann habe ich sie gebeten, bitte gebt mir eine Chance. Gebt mir eine Chance, euch da zu helfen. Gebt mir eine Chance, euch, doch zumindest gebt mir eine Chance, dass ich euch dabei helfen kann, dass wir das wieder richten. Ihr seid jung, ihr habt das Leben vor euch, ihr seid erst kurz verheiratet. Der Mann stand auch im Dienst, zwar nicht vollzeitlich, aber das war seine Leidenschaft. Seine Leidenschaft war es, das Wort Gottes zu lehren, das Wort Gottes zu predigen. Und wo immer er gelegen hat, tat er es auch, er evangelisierte auf der Straße. Und jetzt war die Ehe kaputt. Und als ich dann gesagt habe, okay, gib mir die Chance, da haben beide gesagt, okay, wir geben dir die Chance. Und ich habe mit ihr Gespräche geführt, wie ich das so mache, wenn ich mit Leuten im Ehegespräch führe. Ich höre mir ihre Seite ganz gut und genau an. Da muss sie die Freiheit haben, alles rauszulassen. Dann höre ich mir seine Seite ganz gut und genau an und auch er darf alles rauslassen. Und dann sitze ich mit beiden zusammen und wiederum beide müssen alles rauslassen und es wird nicht dann als Anklage bewertet, sondern einfach, es muss auf den Tisch gelegt werden, damit man da helfen kann. Letztendlich, und das war für mich das Schockierende war, dass letztendlich die Ehe nicht zerbrochen ist, weil es der Ehebruch gab, sondern die Ehe ist zerbrochen, weil der Mann sich geweigert hat, arbeiten zu gehen. Und die Frau hat gesagt, ich will keine Kinder mit diesem Mann haben und großziehen in einem Slum. Die lebten in einem Slum hier in Sao Paulo. Slum, furchtbar, menschenunwürdig. Und die Frau hat gesagt, ich bin die Einzige, die arbeitet, ich bin fleißig, wie es geht, aber mit dem, was ich hier verdiene, mit meiner Arbeit, da können wir gerade mal Essen auf den Tisch legen, mehr nicht. Und sie hat gesagt, mein Mann arbeitet nicht. Er weigert sich zu arbeiten. Er redet immer nur vom Dienst, Dienst, Dienst, Dienst, zu dem Gott ihn berufen hat, aber er geht nicht arbeiten. Und die Frau hat gesagt, da mache ich nicht mehr mit. Und ich habe gesagt, um Himmels Willen, was mache ich da? Das ist doch kein Scheidegrund, wenn der Mann nicht arbeiten gehen will. Und weißt du, mein Herz war zerrissen, denn auf der einen Seite, ich verstand ja die Frau. Da ist ein hübsches, junges Mädchen in ihren Mitte 20er, die das Leben vorher hat, die Kinder haben will, die Familie haben will, die sieht aber, mit diesem Mann muss ich die Familie in einem Slum aufziehen, wo es gefährlich ist, wo es chaotisch ist. Und der Mann sagt, ich gehe nicht arbeiten, weil ich gehe nicht arbeiten. Dann habe ich alles versucht. Und mein Dilemma war, ich habe die Frau von menschlicher Seite her total verstanden. Wirklich habe ich sie verstanden. Aber von biblischer Seite habe ich keinen Entscheidungsgrund gesehen. Und obwohl jeder muss sich entscheiden, wie er will, ich mische mich da nicht ein, ich sage da eben meine Sichtweise. Und dann kann ich mich erinnern, sie hat zu mir gesagt, wenn mein Mann arbeiten gehen würde, ich würde niemals denken, ihn zu verlassen. Gar keine Frage. Was habe ich alles getan und meine Mitarbeiter, mein Team, um ihm Arbeit zu finden und Arbeit anzubieten? Und weißt du, als ich dann zu dem Punkt gekommen bin, wo ich mir gedacht habe, das ist doch absurd. Ein junger Mann, der gesund ist, der stark ist, der kräftig ist, ist bereit, die Ehe zu opfern, nur weil er nicht arbeiten gehen will. Das kann doch nicht sein. Und für mich war das Schockierende, da war eine Wurzel hinter dem. Und die Wurzel war, er hat seinem Vater nie vergeben. Und weißt du, ich habe ihm sogar mal gesagt, ich habe gesagt, weißt du, mein Lieber, wenn du jetzt mein Sohn wärst, mein eigener leiblicher Sohn, ich würde dich nehmen, so krawattelig würde ich mal an die Wand knallen und sagen, wach doch auf. Siehst du nicht, was du hier machst? Und egal wie, von welcher Seite wir die Sache angingen, er ging immer wieder zurück, wie sein Vater ihn erzogen hat. Immer wieder. Mein Vater, mein Vater, mein Vater, mein Vater. Und ich sagte, hör zu, mein lieber Freund, du musst ähnlich deinem Vater von Herzen vergeben. Du siehst ja gar nicht, dass egal was los ist, es geht immer wieder zurück zu dem, was dein Vater dir angetan hat, als du Kind warst. Und wisst ihr, meine lieben Freunde, ich kann mich erinnern, als der Herr zu mir zu reden begonnen hat über meinen eigenen Missbrauch, den ich erlebt habe, da hat eine Aussage mir geholfen. Das hat in mir, hat mich wirklich dazu hingebracht, dass ich wahrhaftig vergeben konnte. Der Herr sagte zu mir, Reinhard, wenn du nicht wahrhaftig gibst, und ich wurde nicht von meinem Vater missbraucht, möchte ich nur hier ganz klarstellen. Da sagte der Herr Folgendes, Reinhard, wenn du denen nicht vergibst, die dich missbraucht haben, dann heftest du dich mit Handschellen an sie. Möchtest du das? Und der Gedanke, dass ich mit Handschellen an die Leute geheftet bin, die mir Furchtbares angetan haben, ist für mich chaotisch, katastrophal, schmerzhaft und furchtbar. Und der Herr sagt, die Handschellen, die werden nicht getrennt, wenn du nicht vergibst. Und da dachte ich mir, das ist schon eine starke Aussage. Und plötzlich machte mir der Herr klar, wenn wir nicht vergeben, das sind diese Leute, die uns so verletzt haben, die sind wahrhaftig an uns gekettet mit Handschellen. Sie sind in unseren Gefühlen, sie sind in unseren Gedanken, sie sind in unseren Herzen, sie sind Tag und Nacht in unserem Leben gegenwärtig. Mein lieber Freund, und dann habe ich zum Herrn gesagt, okay Herr, ich bin bereit voll zu vergeben, aber du musst mich lehren, wirklich zu vergeben. Und das tat er dann auch und das durfte ich auch lernen. Herzlichsten Dank, meine lieben Freunde, das ist der erste Teil dieser Serie. Es wird bestimmt eine lange Serie und ich vertraue dem Heiligen Geist, dass er euch helfen kann, freisetzen kann von jeder Unvergebung und dass ihr vielen anderen Menschen beibringen könnt, in wahrer Vergebung zu wandeln. Teilt diesen Video hier auf YouTube anderen Freunden mit, schickt ihn weiter, klickt das Like, wenn ihr das gerne möchtet und wenn ihr noch nicht Teil des Kanals seid, dann könnt ihr euch gerne auch hier bei uns anmelden beim Kanal. Herzlichen Dank, wir sehen uns bald. Tschüss. Und ich werde euch erklären, warum. Das ist so eine gefährliche Sache, weil die Wörter, die ändern sich ja. Die Bedeutung der Wörter, die Meinung der Wörter, die ändern sich. Und ich persönlich bin überzeugt, dahinter steckt eine sehr große Strategie. Hallo, hallo, meine lieben Freunde. Wenn ihr diesen YouTube-Video genossen habt, wenn ihr diese Lehre genossen habt und gesegnet worden seid, und immer wieder kommen Fragen an uns rein, das war so für uns segensreich, wir haben so viel gelernt, aber wo gibt es noch andere Sachen, wo können wir mehr erfahren? Und ganz simpel, wir haben alle Sachen zusammengestellt